Diffusos, der Suppe, die Gäste kommen. Ja, hallo, ihr Rübenbrötchen. Also, es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernort von und mit zum Hauptstadt und Katalabonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite, wie immer, der Tobi und Sim Hauptstadt. Guten Abend, ihr beiden. Hallo. Hallo. Und Katha, worüber reden wir heute? Was ist los mit der Fortuna? Naja, ich wusste, die Frage kommt, so sicher wie die Arme der Kirche. Naja. Also ich sag mal so, Fortuna spielt morgen in Kiel. Punkt. Mhm. Weil ich wollte heute über etwas anderes berichten. Hatten wir auch schon mal in unserer Sendung, denn seit ein paar Tagen steht fest, was auf dem ehemaligen Gelände der Autoverladung an der Harkortstraße direkt in der unmittelbaren Nachbarschaft zum Hauptbahnhof gebaut wird. Ich hab's schon gelesen. Ich auch. Da kommen gleich 3 neue Hotels hin. Genau, gleich 3 neue und alle für unterschiedliche Kundensegmente. Oh. Ja, das wird jetzt aber vom rein baulichen her nicht nur räumlich die bereits jetzt vorhandene Baustelle betreffen, sondern die gesamte Harkortstraße wird ihr Gesicht verändern. Bis auf den Kindergarten und das Finanzamt Mettmann wird alles neu bebaut, bahnseitig. Und man höre und staune, auch der Mintrop-Platz soll aufgewertet werden. Ob die das schaffen? Gut, also ich weiß nicht, ob das bei dem Publikum, was ja auch da übernachtet, zum Teil, ob das so möglich ist, aber das ist eine andere Frage. Auf jeden Fall denke ich mir, das hört man als Düsseldorfer gerne, Aufwertung des Mintrop-Platzes. Und wenn man nun noch irgendetwas Schönes für die angrenzende lange Eisenbahnunterführung arrangieren könnte, dann wäre das Glück perfekt. Tobi, ne? Ich habe dich unterbrochen. Nö, nee, macht nix. Du wolltest nichts sagen? Ich wollte nur sagen, das haben wir im Worringer Platz auch probiert mit dem Aufwerten. Ach ja, der Platz wurde ja mal grün. Der wurde mal grün, aber er soll ja jetzt untertunnelt werden und dann sollen dort, glaube ich, Kunstgegenstände gezeigt werden. Ja, mit dem untertunnelt werden, da sind sie zu spät. Hat schon einer vorher gemacht. Richtig, der Tunnel ist ja schon da. Danke, eben, dass du mich korrigiert hast. Naja, gut. Kommen wir wieder zurück zu unserem Projekt an der Harkortstraße. Da sollen bereits 2018, da sind wir ja schon bald da, in noch niemals einem Monat, ist das Jahr zu Ende. Mein Gott, wir haben auch schon wieder Weihnachten. Oh. Ist auch schon wieder kalt draußen. Also, ist doch schön. 2018 soll es mit den Bauaktivitäten heftig losgehen. Also es kommen ja nicht nur 3 neue Hotels, sondern auch die dazugehörigen Autostellplätze. Diese Stellplätze sollen, man höre und staune, auch öffentlich genutzt werden können. Und das wird viele freuen, die bis jetzt nur wegen der knappen Parkplätze verkehrswidrig ihr Auto abstellen konnten. Außerdem soll es fahrradfreundlich gestaltet werden und eine Menge an Einkaufsmöglichkeiten soll es dort auch noch geben. Also, wer sich dafür interessiert, einfach mal googeln, beispielsweise unter GBI Düsseldorf Hauptbahnhof. Da sieht man schon einige Bilder und kann sich in etwa vorstellen, wie es in 2-3 Jahren dort ausschauen wird. Und dann wäre es auch nicht schlecht, gleich den Bahnhofsvorplatz mit neu zu gestalten. Allerdings, oder? Allerdings. Ja, auf der anderen Seite in Richtung Erkraterstraße soll sich ja einiges tun. Genau, genauso wie bei uns. Ja. Denn ihr hört jetzt die Musik, die man sonst nirgendwo so hören kann. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. Wir fangen mit einem schönen Stück an. Nee, war nur Quatsch. Tobi swingt schon mit. Ja, klar. Yes, sir. That's my baby. Ein Stück aus den 20er Jahren. Thank you. We'll be right back. Ja, so etwas habe ich noch nie gehört. Bitte Musik, ja. Kann das nur Musik aus Klinger Nord sein? Baby, mal leider da. Die Musik aus Klinger Nord, furchtbar. Stolzewski, hör jetzt mal auf mit der Spielerei. Ich sag jetzt einfach mal 18. 20. 2. 0. 4. 7. 30. 3. Pick. Weg. Pick. Hand. Uhu, Hand hat Land, Gundra. Hosen runter, und, Herbert. Und hast du einen Platten und, gezogen? Erstmal Reh. Und was Platten gezogen? Das hat man wohl früher bei euch in die Zone gesagt. Platten gezogen. Es gab ja nicht so viele Platten in der ehemaligen DDR. Genau. Und deswegen sind die ganzen Künstler in die BRD gekommen. Wie zum Beispiel der Rolf Bierfried. Ah, oh, Biermann, Herbert, Biermann. Ah, ah. Und jetzt drück doch endlich mal. Moment, Martha. Das muss man sich mal vorstellen, Schleszewski. Komm, hatte so in Sänger eine Platte rausgebracht, hat der Staat die schon kassiert. Wegen der regimefeindlichen Dingste. Von wegen. Nur wegen der Auflage von die Platten, denn die brauchten die ganzen Platten vor allen Dingen für den sozialen Wohnungsbau. Was erzählst du wieder für einen Quatsch? Mach da. Und wo willst du wohl? Kommen die ganzen Plattenbauten her? Ach, Herbert. Und wenn das mit dem Mauerfall nicht 89 gekommen wäre, dann wäre Marzahn jetzt womöglich voll mit CD-Bauten. Herbert, spielen wir jetzt Skat oder machen wir weiter mit deinem verbalen Ebola? Und Streaming-Bauten. Und Videobauten. Genau, und Kassettenbauten. Ich dreh euch gleich das Gas ab. Herbert, drücken. Tolle Schrippe, du. From this moment to the end.

Sonnenhausen Mimbauer, Janki Oyamodes. Also, Sie schalten jetzt sofort um zur Musik aus Flinger Nord. Aber, Sie werden auch schon nicht bis 1000 zählen, wenn ich das nicht tue. Ja, so weiter! Gings, Salzburger Locken, Salzburger Locken. Ja, aber wir müssen spielen und nicht singen. Immer machst du meine Musik leise, aber den Nippel abschmieren muss man sich anhören. Marianne fast voll. Oder Erich, klappt schon, das ganze Jaule. So, Herbert, was sagst du denn zu meinem Buben? Jetzt mal schnell die Hosen runter. Ich hetze gerne, wa? Moment. So, ich schmeiß mir frei mit die Pik 7. Pikus der Reitspiech, ich habe da ein Ass. Was für ein Drama, Herbert. Ich hab nicht eine einzige Pikkarte. Apropos Dama. Mach da, wisst ihr ähnlich, dass der Strzeski bei seinem ersten Möbelkauf bei Ikea verhaftet wurde? Strzeski? Das glaube ich nicht. Doch, Martha, er wollte sich für seine Bude eine Wohnzimmerjanitur aussuchen. Aus der Serie Drama, deswegen Comic drauf. Also Drama-Sessel, Drama-Couch und Dramatisch. Und dann sind wir zur Kasse, wo stand hier nur Kartenzahlung. Und dann, gnädige Frau, dann habe ich der Verkäuferin aus meinem Staatsspiel den Kreuzbuben gegeben und gesagt, der Rest ist für Sie. Die Olle war bald am Abschrammeln. Da hat der Schrzeski noch den Pickbuben draufgelegt und sieglich nach dem Sicherheitsheini telefoniert. Ich habe noch höflich gesagt, dafür verachte ich Sie und Sie sollten nun lieber gesieren, bevor ich Sie verneine. Aber vorher hast du sie gefragt, ob sie die Hedwig aus Kettwig wäre und hast dabei ihnen Fruchtpups von der gegeben. Herbert, ich sehe gerade, du hast ja gleich 3 Karten gedrückt. Damit ist das Spiel zu Ende, bevor es angefangen hat. Was? Also, Pikant 30, was? Schneider 40, Schwarz 50, verloren 100, Kontra 200, Red 400. So, jetzt könnte ich ein Schultereis vertragen. Gute Schrippe, du! Change. Ich sage nur, gönn dir etwas mit Musik aus Flinger Nord. Komm, Herbert, hier ist dein Zimmer. Na, das passt ja. 007. Guten Tag, Strzewski. Was machen Sie denn für Sachen? Da, Vikus. Das ist aber schön, dass ihr mich besucht. Was ist Ihnen denn passiert, Sie Ärmster? Hab ihr ja doch schon erzählt, Magda. Er ist oben ewig vom Fahrrad angefahren worden, als er an einer roten Ampel stand. Aber von einem super teuren Fahrrad. Einem super teuren Fahrrad? Ja, gnädige Frau, ich hatte Glück, das Rad hat bestimmt 8000 Euro gekostet. Es hätte auch so eine geklaute Jurke sein können, Magda. Aber Sie haben 4 Rippen gebrochen. Aber dafür habe ich, als ich noch auf dem Bürgersteig lag, gleich ein Autogramm bekommen. Hier auf dem rechten Arm. Ein Autogramm? War es Boris Becker? Mitnichten, gnädige Frau, es war Rudi Knalltich. Rudi Knalltich? So ein Glück hab ich nie. Und weil ich mich so gefreut habe, hat er mir noch ein zweites Autogramm auf dem linken Arm. Aber Rudi Knalltich ist doch vor ein paar Jahren gestorben. Das ist ja das Besondere an den Autogrammen, Magda. Immer hast du was zu meckern. Du wärst doch auch froh, wenn dir ein Porsche überfahren täte. Aber dir spritzt eben nur ein Golf bei dem Sauwetter voll mit Regenwasser mit den Reifen. Und ein Autogramm würden Sie wahrscheinlich auch nicht bekommen. Haben Sie ihm dann auch ein Autogramm gegeben? Das war nicht nötig, gnädige Frau. Der ganze Körper von ihm und auch sein Hals war schon voll geschrieben. Und er hatte ja auch von seinem Fusel einen Schluck abgegeben. Hat er denn gewartet, bis die Polizei kam? Nee, der musste schnell weiter, weil doch kurz danach der Sechstagerennen anfing. Was, Strzeski? Und die Tour de France. Ach, Martha! Ach, gnädige Frau. Apropos, ach, ich hab die Skatkarten dabei. 18, Herbert. Du alle Schrippe, du! Ossa, Ossa, Ossa, Ossa. Ja, so, ihr Rühmsüßchen. So schnell kann eine Stunde vorbei sein. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an sb@duessel.de oder an katalabonte@gmx.de. Das kam jetzt viel zu schnell. Viel zu spät. Aber ich dachte mir, besser jetzt als gar nicht. Ja. Ja, wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns jeden ersten, dritten und vierten Freitag hören, wenn man uns lässt. Und wenn Fortuna gewonnen hat, auch jeden sechsten Freitag. Ach. Nein, und auch wenn es einen fünften Freitag gibt, immer um kurz nach neun, es sei denn, die Fortuna oder die DG spielen und werden übertragen. Nächste Woche empfängt euch an gleicher Stelle Tony Walker mit Flora und Fauna aus Düsseldorf. Euch ein schönes Wochenende und immer daran denken, was gut ist, kommt wieder. Das wird bestimmt nicht. Ciao, ciao. Tschüss. Strong.